Ich habe jetzt Folgendes vor. Dem Titel des Vortrags nach soll es im Wesentlichen um die Freiheit der Wissenschaft gehen, also um die Klärung der Frage, wozu denn eigentlich dieses Rechtsinstitut dient, das im Grundgesetz verankert ist. Und das Ganze soll eingebettet sein in eine Darstellung der politischen Ökonomie des Wissenschaftsbetriebs. Also es wird wesentlich um die Frage gehen, erstens, warum überhaupt der Staat in der modernen bürgerlichen Gesellschaft einen Wissenschaftsbetrieb organisieren muss, finanzieren muss, rechtlich regeln muss, welchen Zwecken diese staatliche systematische Förderung der wissenschaftlichen Forschung dient und inwiefern dieser Forschungsbetrieb, den der Staat einrichtet, vor allem den Interessen der Wirtschaft dient, also der Kapitalverwertung. Das ist das Beweisziel. Ich will zeigen, wodurch im Detail dieser Wissenschaftsbetrieb in erster Linie dem Kapitalinteresse dient. Inwiefern er dann auch noch anderen Interessen dienen kann, wird dann zu klären sein. Über das Rechtsinstitut der Freiheit der Wissenschaft hinaus gibt es dann noch andere rechtliche Regelungen, auf die ich mich auch beziehen werde. Dazu gehört dann die Publikationspflicht gegenüber den Forschern. Die müssen ihre wissenschaftlichen Resultate allgemein bekannt machen. Dazu gehört dann noch das Patentrecht und noch ein paar andere Regelungen, was die Freiheit der Lehre betrifft. Bevor ich das darstelle, habe ich eine etwas längere Einleitung formuliert, in der ich so ein bisschen versuche zu begründen, warum ich mir eigentlich den Gegenstand so gewählt habe, wie ich ihn mir gewählt habe. Und das knüpft an meine Erfahrungen von bestimmten Argumentationen protestierender Studenten gegen die Hochschulreform der letzten 10 Jahre. Ich meine, dass da zum Teil in etwas naiver Weise argumentiert wird, und um das zu kritisieren und um die Sache etwas angemessener darzustellen, habe ich halt diesen Vortrag erarbeitet. Also zunächst mal zur Einleitung. Die Hochschulreformen der letzten 1,5 Jahrzehnte haben die Hochschulausbildung und die Organisation wissenschaftlicher Forschung an den Universitäten massiv umgestaltet. Auf der Seite der Ausbildung wurden die Studiengänge allgemein verkürzt, von etlichen bisherigen Inhalten bereinigt, in manchen Bereichen jedoch verdichtet und insgesamt stärker verschult. Die Selektion der Studierenden wurde durch die Zunahme von Prüfungen und die Teilung des Gros der Studenten in akademische Gesellen und Meister forciert. Nun dient schon die Schule keineswegs dazu, alle heranwachsenden Arbeitskräfte und Staatsbürger mit möglichst viel Wissen auszustatten. Vielmehr soll sie eine Auslese unter den Schülern herstellen, durch permanente Protokollierung ihrer Fähigkeit, termingenau bestimmte Leistungen zu erbringen, durch die Vergabe von Noten, durch Nichtversetzung in höhere Klassen und durch die Aufteilung der Schüler in verschiedene Schulzweige. Notwendige Folge ist ein ungleichartiges Bildungsniveau der Schüler. Nur denjenigen, die es in der schulischen Konkurrenz bis zum Abitur geschafft haben, wird gestattet, eine Hochschulausbildung zu durchlaufen und damit die Lizenz für die Bewerbung auf einen der höheren Berufe, auf eine der gesellschaftlichen Leitungsfunktionen zu erlangen. Der Rest darf um Arbeitsstellen in den niederen Berufen konkurrieren. Das System der Noten und Abschlüsse ist von vornherein darauf abgestellt, dass niedere, mittlere und höher qualifizierte Schul- und Hochschulabgänger in der für den Bedarf von Kapital und Staat gehörigen quantitativen Proportion als Arbeitskräftenachwuchs der Nation der Hierarchie der Berufe zugeteilt werden. Je länger die schulische und akademische Ausbildung dauert, desto mehr unproduktive Kosten verursacht sie dem Staat und desto kürzer ist die anschließende sogenannte Lebensarbeitszeit, also die Zeit, in der sie ihren Lohnherren Profit und Nutzen bringen. Die Verkürzung der Abiturlaufbahn auf 12 statt 13 Jahre und die Beschränkung des Regelstudiums auf einen 3-jährigen Bachelorstudiengang sollen die unproduktiven Kosten der Ausbildung der durchschnittlich akademisch qualifizierten Arbeitskräfte senken und den in Geld gemessenen Nutzen aus ihrer späteren Anwendung in Produktion, Handel, Finanzwesen und staatlicher Verwaltung steigern. Wenn die Absolventen des Bachelorstudiums auf den Arbeitsmarkt treten, stehen sie dort nun in verschärfter Konkurrenz und müssen sich zu schlechteren Konditionen verkaufen als frühere Magister- und Diplominhaber. Weil das Basisstudium weitgehend von dem Bemühen um wissenschaftliche Erkenntnis bereinigt wurde, weil es in der Breite nur dazu dient, bereits vorhandenes, praktisch applizierbares Wissen, Arbeitstechniken und Methoden zu vermitteln, besteht ihre Qualifikation tendenziell in der identischen für ihr spezielles Berufsfeld zugerichteten Fungibilität für beliebige Anwendungsaufgaben. Kaum einer kann mit besonderen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissen glänzen. Alle sind umstandslos durch Konkurrenten zu ersetzen. Zudem sind sie dank dem Bologna-Prozess, der die Ausbildungsgänge und Abschlüsse europaweit formell angeglichen hat, in eine europaweite Konkurrenz um Arbeitsplätze versetzt. Das wird gern positiv ausgedrückt als gewachsene Mobilität der Studenten. Als Folge ihrer Dequalifikation ist die Arbeitskraft der Absolventen massiv entwertet worden. Die Hochschulreformen erweisen sich darin als Komplement der Hartz-Reformen, mit denen durch Verkürzung der Dauer des Empfangs des regulären Arbeitslosengeldes und Absenkung der Alimentation der über ein Jahr Arbeitslosen auf das absolut notwendige Existenzminimum ein allgemeiner Druck auf die Löhne der Beschäftigten ausgeübt wurde, sowie der Rentenreform, mit der die Lebensarbeitszeit verlängert und die Rentenleistungen realiter vermindert wurden. Die Kanzlerin kann zu Recht, zum Beispiel gegenüber dem Konkurrenten Frankreich, stolz darauf verweisen, dass Deutschland im vergangenen Jahrzehnt mit seiner Arbeits-, Sozial-, Renten- und Bildungspolitik dafür gesorgt hat, dass die Produktionsstückkosten der deutschen Industrie dank der Manipulation des Faktors Arbeit rascher gesunken sind als die der meisten anderen europäischen Nationen. Die Reformen der schulischen und akademischen Ausbildung sind Elemente kapitalistischer Standortpolitik. Zu ihr gehören auch die Reformen der Universitäten als Institutionen und die der Forschungslandschaft. Mit der Einrichtung von Stiftungsuniversitäten und sonstigen Erleichterungen der Drittmittelfinanzierung, insbesondere aber mit den Exzellenzinitiativen, soll der Wissenschaftsstandort Deutschland gestärkt werden, um den Kapitalstandort Deutschland und die führende Position deutschen Kapitals auf dem Weltmarkt zu sichern und zu stärken. Das hat der ehemalige Kanzler Schröder in seiner Regierungserklärung 2004 zu diesen geplanten Bildungsreformen fast wörtlich so gesagt. Also Zweck der Hochschulreform ist nichts anderes, als den Kapitalstandort Deutschland fit zu machen. Und das war die Hauptbegründung auch für die Schaffung, damals wurde es noch genannt, für die Schaffung von Elite-Universitäten. Das haben sie dann zurückgezogen, weil einige der SPD-Genossen den Ausdruck etwas unschön fanden. Dann haben sie es halt in Exzellenzinitiative umgetauft. Das klingt nicht so schlimm. Da die Rentabilität der Industrie wesentlich davon abhängt, dass die Produktivität der Arbeit gehoben werden kann, sodass die Produktionsstückkosten der Ware sinken, muss das Kapital beständig auf die neuesten Resultate der Natur- und Ingenieurswissenschaften zugreifen, die dann in neue, avancierte Produktionstechnik, neue Werkstoffe, neue Maschinerie und Arbeitsverfahren umgesetzt werden können. Diesen Effekt hervorzubringen, ist wesentliche Aufgabe der Forschungsförderung durch den Staat. Indem die Finanzierung der Universitäten insgesamt knapp gehalten, aber im Rahmen der Exzellenzinitiative und anderen speziellen Fördertöpfen ein nationaler Fonds an Geldern für besonders vielversprechende Forschungsprojekte eingerichtet wurde, werden die Universitäten in eine Konkurrenz miteinander versetzt, der sie sich nicht verweigern können, wenn sie ihre beschränkten Kassen auffüllen und als bedeutender Wissenschaftsstandort gegenüber ihresgleichen nicht zurückfallen wollen. Da die Zielvorgabe der Exzellenzinitiative, den Kapitalstandort Deutschland voranzubringen, für jeden, der ihre Förderkriterien genau zu lesen weiß, deutlich genug hervortritt, müssen diejenigen, die sich um Fördermittel bewerben, unter Beweis stellen, dass sie bisher schon wirtschaftlich nutzbringende High-End-Forschung betrieben haben und damit rechtfertigen, dass man ihnen für ihre neuen Forschungsvorhaben Sondermittel zukommen lässt. Gefördert wird vor allem die Entwicklung von sogenannten Zukunftstechnologien, mit denen in Zukunft ein Produktivitätsvorsprung gegenüber anderen Nationen gestiftet werden kann, sei es im Felde von Elektroindustrie und Maschinenbau, der Energiewirtschaft, der Medizin- und Pharmaindustrie, der IT-Technik oder der militärischen Rüstung. Dazu vielleicht auch noch eine Anmerkung aus der alten Regierung, die das Ganze in Gang gebracht hat. Der damalige Vizekanzler Jürgen Trittin von den Grünen, der hat in einer Sendung, ich weiß nicht, bei Christiansen oder Maischberger oder so, jedenfalls in einer dieser Polit-Talk-Runden, gesagt, es sei ein Skandal, dass das erste marktreife Hybridautomobil nicht von Deutschen, sondern von Japanern präsentiert worden ist. Also da kommt recht deutlich der Maßstab zum Ausdruck, an dem überhaupt dieser Wissenschafts- und Kapitalstandort gemessen wird. Deutschland hat schon den Anspruch, in der allerersten Reihe auf dem Weltmarkt aufzutreten. Und ein grüner Minister Trittin empfindet es als einen Skandal, wenn man gerade in die zweite Reihe versetzt worden ist durch die Japaner. Und die, um diesen Skandal in Zukunft nicht mehr auftreten zu lassen, sollen halt diese Umgestaltungen der Hochschullandschaft durchgezogen werden. So, das war erstmal eine kurze Skizze der geschaffenen Sachlage. Jetzt geht es um den, ich nenne es mal linksliberalen studentischen Protest gegen diese Sachlage. Eine nicht unerhebliche Strömung des studentischen Protests gegen die Hochschulreform wirft den politisch Verantwortlichen vor, sie hätten mit der Einführung von Studiengebühren die Bildung zur Ware gemacht und einen sozialen Numerus Clausus etabliert. Auch wenn die Gebühren fast überall wieder abgeschafft wurden, dank Hessen vor allem, sei die Quotierung der Masterstudienplätze eine Ausgrenzung etlicher Studierwilliger. Und so werde das in Artikel 2 Satz 1 Grundgesetz fixierte Recht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit und die in Artikel 12 Grundgesetz fixierte Freiheit der Berufswahl verletzt. Durch die Reformen der Hochschulfinanzierung und der Forschungslandschaft werde zudem die Wissenschaft den Interessen der Wirtschaft schutzlos ausgeliefert und damit die in Artikel 5 Satz 3 Grundgesetz fixierte Freiheit der Wissenschaft zunichte gemacht. Soweit erstmal die Kritik. Also die Reformen verletzen angeblich grundgesetzlich verbürgte Rechts- und Schutzbestimmungen. Und das ist ja implizit dann der moralische Vorwurf an die Politiker, sie würden ihrem im Grundgesetz fixierten Staatsauftrag nicht entsprechen. Dieser Befund ist in mehrerlei Hinsicht falsch und naiv. Sachlich falsch ist zunächst, die Reformen verstießen gegen die genannten Grundrechte. Die Freiheit der Persönlichkeitsentfaltung und die der Berufswahl sind im Verein mit Artikel 3 Grundgesetz, der Gleichheit vor dem Gesetz und dem Verbot von Diskriminierungen, nichts anderes als die Erlaubnis, dass jedes Individuum sich in der bürgerlichen Konkurrenzgesellschaft aus eigenem Vermögen und eigenen Kräften bewähren darf, in der Schule ebenso wie auf dem Arbeitsmarkt, im Betrieb und beim Zugang zu staatlichen Ämtern. Es herrscht Chancengleichheit und eine Chance ist, wie man vom Fußball weiß, noch lange kein Torerfolg. Jeder darf sich mit den Mitteln, die er hat oder nicht hat, gegenüber seinen Konkurrenten durchsetzen. Die Teilnahme an diesem Kampf aller gegen alle wird vom demokratischen Staat garantiert. Die Anstalten, ihn zum Erfolg zu führen, bleiben jedem selbst überlassen, sofern sie sich im rechtlich vorgeschriebenen Rahmen bewegen. Die Rechte, auf die der linksliberale studentische Protest sich beruft, sind also nichts anderes als Regelwerke der allgemeinen Konkurrenz und keineswegs Garantiebestimmungen dafür, dass jeder in den Genuss der Vorteile gelangt, um die konkurriert wird. Der Staat ist keineswegs dazu verpflichtet, dem Grundgesetz zufolge, den einzelnen Individuen ihren Weg zum Erfolg zu ebnen. Er entfesselt die Konkurrenz seiner Bürger, regelt und beaufsichtigt sie, damit sie dem Wachstum des Reichtums der Nation und der Entfaltung seiner eigenen Macht als Souverän dienen. Von seiner Warte aus sind die ihm unterworfenen Bürger nicht Zweck, sondern Ressource. Und an der Stelle ist vielleicht noch eine Anmerkung angebracht zu dem konformistischen Teil der Protestierenden. Als ich noch studiert habe, da ist es gerade en vogue geworden, eben von dem konformistischen, angepassten Teil der Leute, die dann trotzdem auch protestiert haben, weil sie einfach auch keinen Bock auf Studiengebühren hatten, weil das nun mal ihr unmittelbares Interesse verletzt. Da ist es en vogue geworden, dass die beim Staat für die Wiederabschaffung von Studiengebühren mit dem Argument geworben haben, sie seien doch das Humankapital der Nation. Also erstens ist auch das sachlich falsch. Humankapital ist man nur dann, wenn man vom Kapital beschäftigt und angewendet wird. Nur dann ist man tätig in der Produktion von Mehrwert. Studenten sind bestenfalls Humankapital im Wartestand. Die wollen sich gerne dann irgendwann ausbeuten lassen, weil halt das die Voraussetzung dafür ist, dass man selber einen Lohn bekommt. Aber der Staat hatte damals mit der Einführung von Studiengebühren ja gerade festgestellt, dass es ein Überangebot an akademisch qualifizierter Arbeitskraft gibt und dass die Ausbildung dieser vielen akademisch Qualifizierten recht teuer ist und dass er sich zumindest einen Teil dieser Ausbildungskosten sparen kann und dass er umgekehrt mit der Erhebung von Studiengebühren halt auch ein bisschen von dem, was er da für die Ausbildung der Leute ausgibt, auch wieder reinholen kann. Und dass die Studiengebühren sozusagen als soziale Hürde dienen würden, das war durchaus beabsichtigt. Das war schon klar und war berechnet, dass man einen Teil der Leute dann vom Studium abschrecken wird. Und damals gab es halt ein Überangebot, sodass das einfach zweckrational war, diese Gebühren einzuführen. Nebenbei bemerkt, die Art der Argumentation, die ist heuchlerisch. Also man hat ein eigenes partikulares Interesse. Und das ist durchaus üblich in der demokratischen Öffentlichkeit, dass wenn man Forderungen erhebt, und die richten sich ja immer an die Politik als die zuständige Instanz, dass man dann versucht, das eigene Partikularinteresse als Teil des Allgemeinwohls darzustellen. Denn nur unter dieser Bedingung verspricht man sich dann auch Gehör zu finden bei den politisch Verantwortlichen. Jetzt zeigt sich aber gerade an dem Beispiel, dass das partikulare Interesse der Studierenden, selber einen Job zu bekommen, nicht identisch damit ist, dass der Staat die Kalkulation anstellt, wir brauchen so und so viele akademisch qualifizierte Leute, damit die dann wirklich als Humankapital tätig werden können. Also diese Identität von partikularem Interesse und allgemeinem Interesse geht in dem Fall einfach nicht auf. Und insofern ist es heuchlerisch, das eigene Interesse dem Staat anzutragen als Teil des Allgemeinwohls, für das er doch zuständig ist. Eine ähnliche Argumentationsfigur oder eine ähnliche Masche des Argumentierens findet sich aber auch in dem, was ich hier gerade dargestellt habe über die Linksliberalen. Das Einklagen des eigenen Interesses als ein im Grundgesetz verbürgtes Recht, für dessen Durchsetzung die Politiker doch zuständig sein müssten. Das ist eine ähnliche Figur. Auch da versucht man, dem Staat anzutragen, bitte schütze und fördere mein Interesse, es muss dir doch selber ein Anliegen sein. Und eine solche Argumentation macht sich selber blind gegen die Analyse dessen, was da wirklich an Zwecken verfolgt wird. Das ist eine idealistische Argumentation, die sich selber blind macht für die Analyse der Tatsachen. Soweit zur Einleitung. Jetzt zum Programm, was ich darstellen und erklären will. Ich konzentriere mich im Wesentlichen erstmal auf die Forschung bzw. auf den Nutzen von Natur- und Ingenieurswissenschaften, weil da der ökonomische Nutzen einerseits auf der Hand liegt, andererseits muss aber gezeigt werden, wie dann dieser Nutzen sich im Detail einstellt und unter welchen Kriterien. Auf die Sozial- und Geisteswissenschaften habe ich erstmal nicht vor, im Vortrag einzugehen. Da können wir vielleicht in der Diskussion dann anschließend noch drauf kommen. Erstmal ist festzustellen, dass nicht erst seit gestern die staatliche Einrichtung des Wissenschaftsbetriebes getrennt von der ökonomischen Sphäre stattfindet. Also getrennt von dem ökonomischen Betrieb wird durch den Staat ein Wissenschaftsbetrieb eingerichtet. Und dieser Wissenschaftsbetrieb ist rechtlich in besonderer Weise geregelt. Und mein Nachweisziel ist jetzt, dass gerade durch diese Veranstaltungen, dass nicht das Kapital selber unmittelbar gleich die Forschung alleine betreibt, sondern dadurch, dass der Staat getrennt vom ökonomischen Betrieb einen Forschungsbetrieb einrichtet, dass genau durch diese Konstruktion eigentlich erst der allgemeingesellschaftliche Nutzen der Natur- und Ingenieurswissenschaftlichen Forschung für das Gesamtkapital der Nation herauskommt. Das ist mein Beweisziel. Das ist an einzelnen Detailfragen dann zu erledigen, und zwar ist erstmal zu klären, warum überhaupt die kapitalistische Produktionsweise eine systematische Förderung von Natur- und Ingenieurswissenschaften erzwingt. Vielleicht ist es gar nicht selbstverständlich. Zweitens, warum muss dann der Staat die Grundlagen der Forschung einrichten? Warum kann das Kapital nicht einfach so unmittelbar selber zum Beispiel Grundlagenforschung betreiben? Warum ist es ökonomisch nicht rational? Warum also muss der Staat Grundlagenforschung einrichten, damit dann anwendungsbezogene Forschung auch vom Kapital gemacht werden kann? Das ist der nähere Zusammenhang. Dann insbesondere, welche Funktion hat die Freiheit der Forschung? Und welche weiteren rechtlichen Regelungen gibt es und welche Funktion haben die, um den bezweckten Nutzen der Forschung zu erbringen? Und bevor ich mich jetzt mit der modernen Gesellschaft befasse, dazu erstmal noch ein paar systematische Überlegungen, die historisch in der Antike einsetzen. Damit überhaupt wissenschaftlich geforscht werden kann, müssen diejenigen, die sich dieser Aufgabe widmen wollen, freigestellt sein vom Zwang, für die eigene materielle Reproduktion zu arbeiten. Um sie alimentieren zu können, müssen diejenigen, welche die Mittel der materiellen Reproduktion herstellen, über das für ihre eigene Reproduktion notwendige Produkt hinaus ein Mehrprodukt erzeugen, aus dem die von der Reproduktionsarbeit Freigestellten versorgt werden können. Die Erzeugung dieses Mehrprodukts aber erfolgte historisch stets unter Bedingungen der Herrschaft. Und dazu jetzt das erste Zitat von dem Zitatezettel von Peter Bulthaup. Gesetzt, das heißt angenommen, Philosophie und Mathematik seien die ersten Gestalten der Wissenschaft, also die ersten historischen Gestalten der Wissenschaft, so wäre es eine Illusion anzunehmen, die das Mehrprodukt schaffen, täten das, damit Philosophen und Mathematiker Muße finden, sich der Wissenschaft zu widmen. Die Produzenten waren vielmehr von ihren Herren dazu gezwungen worden, für deren Bedürfnisse und angenehme Lebensführung Mehrprodukt zu produzieren. Hatten die Herren davon reichlich, also mehr, als sie für sich und die Aufrechterhaltung ihrer Herrschaft verbrauchten, so konnten sie sich als Mäzene betätigen und sich Wissenschaftler, Philosophen und Mathematiker halten. Und die Wissenschaft erschien dann als Manifestation luxurierender Herrschaft. Nun richtete sich aber das, was die ausgehaltenen Wissenschaftler herausfanden, nicht unbedingt nach dem Wunsch und Willen derer, von denen sie ausgehalten wurden. Und Platon ließ seinen Sokrates vorführen in dem Dialog Menon, dass auch ein Sklave in der Lage war, die Wahrheit und mit ihr die notwendige Geltung eines mathematischen Satzes einzusehen. Das Lob der Herrschaft, der sie die Freiheit zur Forschung verdanken, ließ sich nicht mehr vereinbaren mit dem, was sie an Wahrheit herausbekamen, denn eine Wahrheit gilt ohne Ansehen der Person für alle vernünftigen Sinnenwesen. Zitat Schiller aus dessen Antrittsvorlesung: Was einer im Reiche der Wahrheit erwirbt, hat er allen erworben. Die beiden Momente der Wissenschaft, das historisch zufällige aristokratische Herrschaft und das logisch notwendige egalitärer Geltung ihrer Resultate, stimmen nicht zusammen. Damit ist zunächst mal ein logischer Widerspruch ausgesagt zwischen der Wissenschaft, die, wenn sie ihrem Begriff entspricht, auf die Wahrheit, also auf die allgemeine und notwendige Geltung ihrer Urteile über die Gegenstände, die sie bearbeitet, abzielt, und auf der anderen Seite der Herrschaft, die partikulare Zwecke verfolgt. Erstmal ist es ein logischer Widerstreit zwischen Allgemeinheit und Partikularität. Der hat aber dann, wie wir jetzt gleich näher sehen werden, politische und ökonomische Implikationen. Im Übrigen ist das, was da jetzt in dem Zitat ausgeführt worden ist, der rationale Kern dessen, was man Dialektik der Aufklärung nennt. Also es gibt diese Schrift von Horkheimer und Adorno aus den späten 40er Jahren, die schon um dieses Thema herum zentriert ist, inwiefern wird die Entwicklung der Vernunft, also des Gattungsvermögens, durch die Herrschaft bedingt und dient andererseits der Herrschaft. Inwieweit sind also Vernunft und Herrschaft unauflöslich miteinander verstrickt? Das hier, würde ich sagen, ist in knappen Worten erstmal eine rationale Darstellung dessen, worum es da im Kern geht, also was der Sache nach Dialektik der Aufklärung ist. Wissenschaft ist historisch nicht anders zustande gekommen als unter Bedingungen der Herrschaft. Nur unter der Bedingung, dass die vielen Sklaven ein Mehrprodukt erzeugt haben, von dem dann die Herren leben konnten und dass die Herren in die Lage versetzt hat, Wissenschaftler auszuhalten, also zu alimentieren. Nur dadurch war es überhaupt möglich, dass diese wenigen, die Muße hatten, zum Beispiel die Gestirne zu beobachten und dann die ersten astronomischen Modelle aufzustellen. Oder eben allgemeine mathematische Sätze zu formulieren, die dann umgekehrt wieder natürlich zum Abmessen von Feldern und sonstigen Operationen dienen konnten. So, jetzt zu den weiteren Implikationen dieses logischen Widerspruchs. Nötigen diejenigen, die die Forscher alimentieren, die Forscher dazu, nur erwünschte Resultate hervorzubringen, dann ist es um die wissenschaftliche Begründung, also um die notwendige und allgemeine Geltung der hervorgebrachten Resultate geschehen. Bestehen aber die Wissenschaftler darauf, ihre Arbeit auf die Erkenntnis ihrer Gegenstände auszurichten, sodass ihre Resultate notwendige und allgemeine Geltung haben, und ignorieren also die Wünsche ihrer Herren, dann gefährden die Wissenschaftler ihre angenehme Lebensführung. Dieser Konflikt drängt die Wissenschaftler beständig dazu, sich in der eigenen Arbeit korrumpieren zu lassen. Sie bringen dann aber auch korrupte Resultate zustande, denn diese sind, wenn sie nicht wahre Erkenntnisse der Wirklichkeit, sondern nur wunschgemäße Fiktionen sind, praktisch unbrauchbar. In der Antike und im Mittelalter waren theoretische Wissenschaft und praktische Arbeit noch scharf getrennt. Mathematik, Philosophie und Astronomie wurden kontemplativ betrieben, als rein geistige und anschauliche Tätigkeiten, das Allgemeine der Dinge zu bestimmen, während die Handwerke es mit je besonderen Gegenständen zu tun hatten, die bearbeitet wurden. Es gab zwar schon Konstruktionsvorschriften für mechanische Geräte wie Hebekräne oder Kriegswurfmaschinen, aber die beschränkten sich auf die Kompilation von Materialien zu einem gegenständlichen Mechanismus. Die Naturkräfte selbst konnte man noch nicht planmäßig und gleichförmig und in reproduzierbarer Weise aufeinander wirken lassen. Das änderte sich mit dem Durchbruch der modernen Naturwissenschaften ab dem 17. Jahrhundert. Ab diesem Zeitpunkt beginnt auch die systematische Förderung der Natur- und Ingenieurswissenschaften durch den Staat. Und damit sind wir bei der ersten Einrichtung der Freiheit der Wissenschaft. Im Frühkapitalismus haben die ökonomisch herrschende Klasse, die Bourgeoisie, und die an der Steigerung des Reichtums der Nation interessierte monarchisch regierte Staatsmacht angefangen, Wissenschaft und Technologie zu fördern. Aber erst mit der amerikanischen Unabhängigkeit 1776 und der französischen Revolution von 1789 wurde die mäzenatische Förderung der Wissenschaft durch den Staat durch das Rechtsinstitut der Freiheit der Wissenschaft ergänzt. Damit wurde die jeweils laufende Forschung prinzipiell freigesetzt von willkürlichen Eingriffen ihrer Auftraggeber oder dritter interessierter Instanzen mit dem Ziel, die Brauchbarkeit ihrer Resultate für deren Nutznießer zu gewährleisten. Zunächst mal das Zitat dieser Rechtsbestimmung aus der Erklärung der Menschenrechte. Die freie Äußerung von Gedanken und Meinungen ist eines der kostbarsten Menschenrechte. Jeder Bürger kann also frei reden, schreiben und drucken, vorbehaltlich seiner Verantwortlichkeit für den Missbrauch dieser Freiheit in den durch das Gesetz bestimmten Fällen. Und im deutschen Grundgesetz lautet dann der Artikel 5 Absatz 3 entsprechend: Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. Das deckt sich dann mit der Bestimmung des Missbrauchs in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Dass das überhaupt in einem Grundgesetz, in einer Verfassung fixiert werden muss, ist Ausdruck dessen, dass Wissenschaft und Herrschaft per se nicht zusammenstimmen. Denn sonst hätte sich ein Rechtsinstitut, dessen Beachtung durch die Exekutive im Zweifelsfall von der Judikative durchgesetzt werden soll, erübrigt. Andererseits, der Dienst der Wissenschaft an Kapital und Staat ist nur möglich, wenn sie sich selbst der Drangsalierung der Wissenschaftler enthalten. Nur wenn die Wissenschaftler freigestellt sind von der Sorge um ihre materielle Reproduktion und zugleich frei davon sind, dass ihnen die Mächtigen und Reichen ständig in ihre wissenschaftliche Arbeit hineinreden, ist sichergestellt, dass die Wissenschaftler sich ganz der Erkenntnis ihrer Gegenstände und der Produktion praktisch brauchbarer Resultate widmen können. Dennoch werden, wie man weiß, Forschungsaufträge vergeben, und zwar heutzutage an selbst proletarisierte Gelehrte. Also während in den heroischen Zeiten der modernen Wissenschaft diejenigen, die die Forschung betrieben haben, in der Regel Angehörige der Oberschicht waren, die selbst über Einkommen aus Grundbesitz zum Beispiel verfügt haben, die also von ihrer Grundrente leben konnten, was ihnen eine gewisse Autonomie gesichert hat. Die konnten dann halt ihre Forschung zum Teil auch selber finanzieren. Also die ersten Naturforscher wie Humboldt und so weiter, die sind halt quasi noch finanziert aus eigener Tasche durch die Welt gereist und haben dann halt Pflanzen, Gesteine und sonst was gesammelt und haben darüber dann anschließend Traktate und Reiseberichte geschrieben. Die Tatsache, dass heute die meisten Leute, die wissenschaftlich tätig sind, in Anstellungsverhältnissen aktiv sind, zeigt erstens an, dass ein verbreiteter gesellschaftlicher Bedarf an wissenschaftlicher Tätigkeit überhaupt besteht, sodass man im 19. Jahrhundert dazu übergegangen ist, massenhaft Wissenschaftler zu alimentieren, also Stellen dafür zu schaffen, dass solche Leute ihre Arbeit machen können, und die mussten dann natürlich aus dem Staatsdeckel bezahlt werden. Andererseits deutet diese Tatsache, dass die meisten Wissenschaftler heutzutage proletarisiert sind, also ihre Arbeitskraft verkaufen, auch darauf hin, dass sie in demselben prinzipiellen Konflikt stehen, den ich vorhin an der Antike dargestellt habe. Sie sind abhängig davon, dass man sie selber finanziert und dass man ihnen die Forschungsmittel bereitstellt. Also sind sie prinzipiell korrumpierbar. Heutzutage alimentiert der Staat die Wissenschaftler aus Steuermitteln. Die Steuermittel wiederum sind Abzüge vom Lohn des größten Teils der Bevölkerung und Abzüge von dem Kapitalvermögen, was der kleinere Teil der Bevölkerung ansammelt. Und da das Kapitalvermögen letztlich auch aus der Arbeit der Lohnabhängigen stammt, kann man also sagen, das deckt sich mit der Bestimmung aus der Antike. Diejenigen, die die materielle Reproduktion in der Gesellschaft besorgen, die erzeugen ein Mehrprodukt, heutzutage dann in Gestalt von Mehrwert oder Profit. Auf einen Teil dieses Mehrprodukts greift der Staat zu in Form von Steuern und aus diesen Steuern finanziert er dann wieder den Wissenschaftsbetrieb. In der Hinsicht hat sich also an der Oberfläche zwar einiges verändert, aber was die Verfügung über das Mehrprodukt angeht, ist die prinzipielle Bestimmung erhalten geblieben. Um das jetzt nochmal pointiert zu fassen, die Freiheit der Forschung geht einher mit der Alimentation der Wissenschaftler. Einerseits werden die Wissenschaftler freigestellt dafür, dass sie überhaupt forschen können. Andererseits, gerade weil sie ja bezahlt werden und weil sie Forschungsaufträge ausführen sollen, gibt es schon interessierte Instanzen, die auf die Resultate der Wissenschaft scharf sind. Aber die haben selber irgendwann gemerkt, dass wenn sie den Wissenschaftlern bei ihrer Arbeit dauernd hineinreden, dass das die Produktion brauchbarer Resultate gefährdet. Also haben sie sich quasi selber in die Verfassung geschrieben, dass man die Wissenschaftler ihre Arbeit in Ruhe machen lässt, damit es brauchbare Resultate gibt, auf die man dann anschließend zugreifen kann. Und wie dieser Zugriff dann zustande kommt, das will ich im Folgenden erklären. So, jetzt ist erstmal darzustellen, warum die kapitalistische Produktion tatsächlich erzwingt, dass systematisch Wissenschaft betrieben und gefördert wird. Und im Frühkapitalismus hat erstmal das stattgefunden, was bei Marx dann formelle Subsumption der Arbeitskraft unter das Kapital heißt. Also die bloße Tatsache, dass jemand von allen Reproduktionsmitteln beraubt ist und gezwungen ist, das Einzige zu verkaufen, was er hat, nämlich seine Arbeitskraft. Das bedeutet erstmal, dass er überhaupt gezwungen ist, für Lohn arbeiten zu gehen. Das nennt Marx die formelle Unterordnung der Arbeitskraft unter das Kapital. Die technischen Bedingungen, unter denen das stattfindet, mögen noch die des mittelalterlichen Handwerks sein. Nun ist aber im Vergleich zum mittelalterlichen Handwerk bei kapitalistischer Produktion von vornherein vorausgesetzt, dass die Produktion auf großer Stufenleiter ist. Also dass nicht nur ein Meister mit zwei Gesellen und drei Lehrlingen eine Produktion aufzieht, sondern dass der kapitalistische Meister viele Leute beschäftigt, die ein bestimmtes Produkt erzeugen sollen. Die Technik, mit der das geschieht, mag noch handwerklich sein, aber allein dadurch, dass das auf großer Stufenleiter geschieht, ergeben sich schon Produktivitätsvorteile für das Kapital. Wenn ich statt 20 Webern in 20 kleinen Hütten 20 Weber in einer großen Halle beschäftige, dann spare ich erstens Auslagen für Gebäude. Zweitens kann ich in die Halle 20 gleichartige Webstühle stellen, die gleich konstruiert sind. Und wenn die Webstühle gleich sind, dann werden auch die Arbeitskräfte, die in dieser Halle an diesen Webstühlen arbeiten, miteinander vergleichbar und ich kann aussortieren. Wer ist der Geschickteste, der Produktivste? Wer ist nicht so produktiv, der fliegt dann halt raus und wird ersetzt durch einen, der mehr verspricht. Also allein die Tatsache, dass Produktion auf großer Stufenleiter stattfindet, ist schon ein Produktivitätsvorteil gegenüber den mittelalterlichen Bedingungen. Und die Voraussetzung dafür, dass das geschehen konnte, war nicht nur die Enteignung der unmittelbaren Produzenten, sodass die gezwungen waren, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, sondern es war auch Voraussetzung, dass die Zunftordnung aufgelöst wurde. Denn in den Zunftordnungen war zum Beispiel noch festgeschrieben, dass es in einer Stadt nicht mehr als eine bestimmte Anzahl von Bäckern, Webern etc. geben darf, dass diese Meister nicht mehr als so und so viele Gesellen und Lehrlinge beschäftigen dürfen. Also da war in der Zunftordnung geregelt, dass die Konkurrenz sozusagen durch einen politischen Beschluss der Magistrate der Stadt und der Zunftherren selber im Zaum gehalten wird. Wenn diese Zunftordnung ausgehebelt wird und die Gewerbefreiheit verwirklicht wird, dann ist das der Startschuss für die allgemeine freie Konkurrenz. Und in der hängt es dann nur noch davon ab, wie viel Kapital ich mobilisieren kann, um einen Produktionsprozess auf möglichst großer Stufenleiter zu organisieren. Damit legt die kapitalistische Produktion los. So, nun besteht natürlich erstmal der Drang, möglichst viel Ware zu produzieren, sie möglichst billig zu produzieren, sie dann zum Marktpreis zu verkaufen und daraus Gewinne einzufahren. Und je niedriger ich die Produktionsstückkosten der Ware gestalten kann, desto größer ist meine Profitspanne. Um den Profit zu steigern, gibt es zwei systematische Mittel. Ich kann einerseits bei gegebenen Löhnen, die ich meinen Leuten zahle, versuchen, die Arbeitszeit immer weiter auszudehnen. Die schaffen mir dann in der verlängerten Arbeitszeit immer mehr Ware und ich kann diese Ware dann verkaufen und die Differenz zwischen dem Erlös aus diesen Waren und dem, was ich an Kosten vorher bezahlt habe für die Gerätschaften und für die Arbeitskräfte, diese Differenz ist dann der Profit. Ausdehnung der Arbeitszeit ist eine Möglichkeit, diesen Profit zu steigern, weil die Mehrarbeit, die die Leute leisten, im Verhältnis zu der notwendigen Arbeit, in der sie nur ein Äquivalent für ihren Lohn herstellen, wächst. Diese Ausdehnung der Arbeitszeit gerät aber irgendwann an natürliche Schranken. Irgendwann ist die Arbeitszeit so lang, dass die Arbeitskräfte selber sich nicht mehr ordentlich reproduzieren können, egal wie hoch der Lohn ist. Die leiden dann schlicht an Überarbeit und genau das schildert Marx auch als Geschichte der Entwicklung der kapitalistischen Produktion zunächst mal bis ins erste Drittel des 19. Jahrhunderts. Da hat eine permanente Verlängerung der Arbeitszeit stattgefunden, bis tatsächlich, wie er das dann bildhaft ausdrückt, die Volkskraft an der Wurzel ergriffen war. In Preußen haben es dann erstmal Militärbeamte gemerkt, dass die meisten Rekruten einfach das Normalmaß für Rekruten für die preußische Armee nicht mehr erfüllen. Die Leute sind immer kleinwüchsiger geworden. Also sind tatsächlich verkümmert durch Überarbeit. Und einerseits wegen der aufkommenden Arbeiterbewegung, die versucht hat, ihre Arbeit selber in Grenzen zu halten und für höhere Löhne zu streiten, von denen sie sich besser versorgen kann. Andererseits aber auch wegen der Rücksichtnahme von Kapitalisten selber, die gemerkt haben, wir ruinieren uns hier unsere lebendige Ressource. Wir können so nicht weitermachen. Es muss eine Schranke für diese Überarbeit gezogen werden. Ist es dann im 19. Jahrhundert irgendwann dazu gekommen, dass ein Normalarbeitstag erkämpft oder staatlich eingerichtet wurde. Ohne den Widerstand der gewerkschaftlich organisierten Arbeiter wäre das sicherlich nicht zustande gekommen. Aber diejenigen, die damals im Parlament gesessen haben, und das waren halt nicht Arbeiter, das waren schon die Profiteure dieses Systems, die haben festgestellt, wenn wir den Arbeitstag nicht gesetzlich beschränken, dann findet ein Wildwuchs statt innerhalb der kapitalistischen Konkurrenz und dann ruinieren wir uns unsere nationale Arbeiterklasse. Dann gefährden wir die Profitmacherei als System, bloß weil wir auf den aktuellen Profit aus sind. So, wenn es diesen Normalarbeitstag gibt als systematische Schranke, dann kann der Mehrwert nicht gesteigert werden durch bloße Ausdehnung der Arbeitszeit. Dann muss das Kapital andere Mittel finden, um den Mehrwert zu steigern. Und das entscheidende systematische Mittel ist dann die Steigerung der Produktivität der Arbeit durch die Einführung von produktiveren Produktionsmitteln und Verfahren. Und Marx schildert im ersten Band des Kapitals minutiös, wie das Ganze zu einem theoretischen Problem wird, dessen sich eine neue wissenschaftliche Disziplin angenommen hat, nämlich die Technologie. Kurz zum Begriff der Technologie. Heutzutage wird es gerne verwechselt mit Technik. Alles, was gerade neu ist an Technik, nennt man dann irgendwie Technologie oder sogar Zukunftstechnologie oder Hochtechnologie. Technologie ist im Wortsinn nach erstmal nichts anderes als Handwerkskunde. Und das geht zurück auf das griechische Wort Techne, das steht noch synonym für Handwerk oder Kunst. Also die alten Griechen haben alle Handwerke als bestimmte Künste betrachtet. Und die Handwerkskunde, also die Wissenschaft von den Handwerken, die entwickelt sich ungefähr im 17. Jahrhundert als systematische Wissenschaft. Da fangen Leute an, erstmal durch bloße gedankliche Analyse sich anzugucken, welche handwerklichen Arbeitsprozesse bestehen. Kann ich diese handwerklichen Arbeitsprozesse systematisch in Teilprozesse zerlegen, zunächst mal gedanklich, um dann gegenüber dem virtuosen Handwerker, der noch alle diese Verrichtungen selber beherrschen musste, anzufangen, eine Arbeitsteilung einzuführen, wo Teilarbeiter auf bestimmte Teilfunktionen spezialisiert werden. Und weil sie sich auf die spezialisiert haben, erreichen sie in dieser Teilfunktion dann wiederum eine besonders große Virtuosität. Und dann kann ich versuchen, den Arbeitsprozess so zu zerlegen, dass Teilarbeiter immer bestimmte Arbeitsverrichtungen vollführen. Und das Resultat ihrer Teilarbeit wird dann übergeben an die nächste Station und dort weiterverarbeitet. Das ist die Entstehung des Manufakturwesens. Das beruht auf einer systematischen Teilung der Arbeit, wo nicht nur die Spezialisierung der Teilarbeiter stattfindet, sondern dann natürlich auch die Spezialisierung von Teilarbeitswerkzeugen. Wenn der einfache Handwerker vielleicht noch drei verschiedene Hämmer benutzt und drei verschiedene Sägen, dann entwickelt sich es in der Manufaktur in Abhängigkeit von dem, was da produziert wird, meinetwegen eine Kutsche oder so, dann entwickeln sich 20, 30 verschiedene spezialisierte Hämmer und Sägen, die nur für die Bearbeitung ganz bestimmter Werkstücke gemacht worden sind. Diese Ausdifferenzierung des ursprünglich handwerklichen Arbeitsprozesses, den noch ein Mensch gemacht hat, in einen Arbeitsprozess, der von Teilarbeitern verrichtet wird, die zusammenwirken müssen, und zwar in gehöriger quantitativer Proportion, sodass die einen immer so und so viel Stoff liefern, der dann von anderen, von einer Gruppe anderer Arbeiter weiterverarbeitet wird. Da müssen bestimmte Verhältniszahlen dann etabliert werden. Das führt dazu, dass es einen organisch zusammengesetzten Gesamtarbeiter gibt, der dann das eigentliche Subjekt der produktiven Arbeit ist. Der vereinzelte Arbeiter mit seiner Teilfunktion macht das Werkstück alleine nicht fertig. Und der verliert dann auch im Laufe der Zeit die Fähigkeit, das Werkstück zu vollenden. Dessen Fähigkeiten, die früher in dem einzelnen Handwerker noch vereinigt waren, gehen jetzt über auf den Gesamtarbeiter. Dieser Prozess hat zur Bedingung, dass es Theoretiker gibt, die einerseits sich die traditionellen Handwerke vornehmen und die analysieren. Und er hat andererseits zur Voraussetzung, dass die Beobachtung, die sie an dem handwerklichen Arbeitsprozess vollführt haben, übersetzt wird in eine Umgestaltung der technischen Abläufe. Die Produktion verändert sich vom Handwerk zur Manufaktur. Sie wird in gewisser Weise immer mechanisierter von den Abläufen her. Es wird eine bestimmte Kontinuität und Gleichförmigkeit der Produktion geschaffen, weil die einzelnen Arbeiter dann wie ein Rädchen mit dem anderen zusammengreifen. Ist dieser Prozess weit fortgeschritten und ist zusätzlich dann gelungen, systematisch Naturkräfte wirken zu lassen, wie zum Beispiel mit der Dampfmaschine, um einen ersten Motor zu schaffen, der eine Antriebsenergie liefert, mit der durch einen Transmissionsmechanismus dann Werkzeugmaschinen geführt werden können, dann habe ich das, was im strengen Sinne eine Maschine ist, im modernen Sinne. Systematisches Wirkenlassen von Naturkräften aufeinander, das Übersetzen in Bewegung, und zwar eine zielgerichtete Bewegung, mit der sich bestimmte Werkzeuge führen lassen. Und wenn dieser Prozess gelungen ist, dann wird es möglich, die menschliche Arbeitskraft durch Maschinerie zu ersetzen. Voraussetzung dafür ist die Spezialisierung von Arbeitern zu Teilfunktionen und die Spezialisierung dieser Teilarbeitswerkzeuge. Und die Maschinerie ermöglicht dann die Emanzipation des Arbeitsprozesses von den Schranken und Zufälligkeiten der menschlichen Arbeitskraft. Im Resultat kann ich dann dadurch kontinuierliche, immer mit derselben Kraft ausgeübte Bewegungen vollziehen, die genormte Arbeitswerkzeuge führen, die auf wiederum genormte Werkstoffe und Materialien einwirken. Und das ist die Grundlage dafür, dass die moderne Massenproduktion entstehen konnte, mit genormten Produkten. Wenn dieser Schritt erreicht ist, dann wird umgekehrt auch möglich, gezielt Maschinerie durch Maschinerie zu produzieren. Und wenn das erreicht ist, dann hat die moderne kapitalistische Produktionsweise sozusagen die ihr eigentümliche technische Grundlage erreicht. Dann hat sie sich nämlich sehr weitgehend von den Zufälligkeiten und Schranken der menschlichen Arbeitskraft emanzipiert. Die einzelne Arbeitskraft wird zu dem, was Marx bloße abstrakte Arbeitskraft nennt, nämlich eine Arbeitskraft, sozusagen von jedem Menschen realisiert werden kann, unabhängig von seiner körperlichen Beschaffenheit, weil es dann nämlich nur noch darauf ankommt, diese Funktionsabläufe zu verstehen, die Maschine zu füttern oder sie mit Material zu versorgen etc. Wenn das aber erreicht ist, wenn die einzelnen Arbeitskräfte unabhängig von ihren körperlichen Beschaffenheiten nur noch dazu da sind, Maschinerie zu füttern und in Bewegung zu halten und zu überwachen, dann ist deren Tätigkeit auch nicht mehr sehr voraussetzungsreich, was ihre Qualifikation angeht. Da sind wir wieder bei der Entwertung der Arbeitskräfte, mit der ich vorhin angefangen habe. Also dieser Prozess, der da historisch zustande kommt, der ermöglicht erstens eine Produktivitätssteigerung der Arbeit überhaupt. Zweitens ermöglicht er eine Vereinfachung der Qualifikation der Arbeitskräfte. jedenfalls im Gros. Es müssen dann natürlich immer noch auch Ingenieure da sein, die diese Maschinerie entwerfen und warten. Es muss ein Werkmeister da sein, der den Überblick hat über sämtliche Funktionen im Betrieb. Aber die Zahl derer, die hochqualifiziert sind, nimmt gegenüber der Masse einfacher Arbeitskräfte ab. Und das senkt insgesamt die Lohnkosten. Wenn ein Einzelkapital solche Techniken anwendet, dann ist der unmittelbare Effekt erstmal, dass dessen Produktionsstückkosten sinken im Vergleich zur Konkurrenz. Und der ökonomische Nutzen besteht dann darin, dass erstens ich die Ware billiger verkaufen kann als andere, also kann ich auch mehr davon verkaufen, ich kann den anderen Marktanteile abjagen. Zweitens, wenn meine eigene Preissenkung geringer ist als meine reale Produktionsstückkostensenkung, dann kann ich zusätzlich zum Erobern von Marktanteilen auch noch extra Profit machen, also schneller akkumulieren als andere. Und das ist das ökonomische Motiv dafür, warum überhaupt die Resultate von Naturwissenschaft und Technologie eingesetzt werden vom Kapital, um mit neuer, produktiverer Technik zu produzieren und dadurch extra Profit zu machen und den eigenen Marktanteil zu erweitern. Nun ist ein weiteres Resultat des ganzen Prozesses, dass lebendige Arbeit durch Maschinerie ersetzt wird. Es wird also nicht bloß Arbeit überhaupt eingespart, sondern es werden bezahlte Arbeiter eingespart, die werden überflüssig gemacht. Also ist derselbe Prozess, der die Produktivität der Arbeit steigert, zugleich der Prozess, der Massenarbeitslosigkeit schafft. Die Abhängigkeit der Arbeiter vom Kapital ist ohnehin schon gewachsen, weil sie nur noch eine bestimmte Teilfunktion in einem größeren Ganzen verrichten. Und sie sind gar nicht mehr in der Lage, individuell irgendeine Reproduktion aufzuziehen. Und je mehr dieser Prozess voranschreitet, desto mehr wird immer wieder in bestimmten Konjunkturzyklen eine Masse von Arbeitern arbeitslos gemacht. Die müssen dann zusehen, wo sie bleiben. Und wenn sie in der Branche, in der sie gerade wegrationalisiert worden sind, keine Anstellung mehr finden, dann müssen sie halt zusehen, dass sie in einer anderen Branche unterkommen, sind also jetzt selber gezwungen, sich für neue Tätigkeiten zu qualifizieren. So, und man weiß, wie das Ganze heute läuft. Heute werden diese Leute dann alle verwaltet von den Argen, von den Arbeitsämtern. Und da trägt der Staat Sorge erstens dafür, dass sie überhaupt alimentiert werden, dass sie also als Reservearmee für zukünftige Einsätze weiterhin zur Verfügung stehen. Sie müssen minimal gesundheitlich versorgt werden, deshalb sind die auch alle krankenversichert. Gegebenenfalls müssen sie weiterqualifiziert werden, wenn das vielversprechend ist. Also wenn man sich ausrechnen kann, dass sich die Investition in diese Weiterqualifikation lohnt, weil die dann tatsächlich in einer anderen Branche wieder unterkommen. Und so wird mittlerweile das riesige Arbeitslosenheer verwaltet vom Staat, damit es als potenzielle Arbeitskraftreserve für das Kapital jederzeit wieder zur Verfügung steht. Und das ist dann übrigens der Grundbegriff dessen, was Sozialstaat ist. Das ist eine Einrichtung des Staates für das Kapital, um die Leute, die aktuell unbrauchbar sind, als potenziell wieder brauchbare Leute zu erhalten. So, jetzt habe ich damit geschildert, inwiefern das Kapital ein Interesse daran hat, die Resultate von Naturwissenschaften und Ingenieurswissenschaften, in Klammern Technologie, zu nutzen. Es geht um den profitablen Verkauf von Ware, es geht darum, den Konkurrenten Marktanteile abzujagen, es geht darum, beschleunigt zu akkumulieren. Und vielleicht an der Stelle noch ein kurzer Einschnitt, weil ich das für sinnvoll halte, nochmal den technischen, wissenschaftlichen Zusammenhang klar zu machen. Ich hatte darauf verwiesen, dass die handwerkliche Arbeit einerseits noch an diversen menschlichen Zufälligkeiten leidet. Also die Arbeitskräfte sind unterschiedlich geschickt, verwenden noch unterschiedlich beschaffene Arbeitsinstrumente, eine Gleichförmigkeit der Bewegungen ist schlecht hinzukriegen, eine Kontinuität der Abläufe sowieso nicht. Das, was die da produzieren, hat selbst auch allerhand Zufälligkeiten, damit ist Massenproduktion nicht möglich. Deren Wissen beruht auch ohnehin bloß auf Erfahrung und Einübung. Und im Unterschied dazu will ich nochmal hervorheben, was dann eigentlich die Leistung der Naturwissenschaften und der Technologie ist für die Umgestaltung der Arbeitsprozesse. Die Gegenstände der Naturwissenschaft sind nicht wie Positivisten behaupten oder wie auch die meisten Sozialwissenschaftler glauben, die nur ein ziemlich naives Bild davon haben, was eigentlich Naturwissenschaften sind. Die Gegenstände in der Naturwissenschaft sind nicht die Erscheinungen selber. Also das gewöhnliche Volksvorurteil ist, Naturwissenschaften sind insgesamt empirische Wissenschaften, die haben es mit der Beobachtung und dem Messen von irgendwelchen Phänomenen zu tun. Und dann stellt man Hypothesen auf, die diese Phänomene erklären sollen. Und das wird dann im Experiment überprüft und fertig ist die Wissenschaft. So simpel ist es nicht. Die Gegenstände der Naturwissenschaft sind die Erscheinungen, insofern sie auf allgemeine Begriffe gebracht wurden und als gesetzmäßig Produzierte gefasst werden. Also in Form strenger Allgemeinheit und Notwendigkeit nach dem Grundsatz der Kausalität durch einen zu erforschenden, zunächst noch verborgenen Prozess hervorgebrachte Erscheinungen. Gegenstand sind nicht die Erscheinungen, wie sie da sind, sondern Gegenstand sind die Erscheinungen, insofern sie durch einen allgemeinen Prozess bestimmt sind, der sich auf Prinzipien bringen lässt, die zu erschließen sind. Und das unterstellt, dass diese Erscheinungen nicht einfach genommen werden, wie sie sind, in dem chaotischen Gesamtzusammenhang der Natur, sondern dass schon gedanklich vorausgesetzt wird, diese Erscheinungen sind durch wenige bestimmbare Prozesse hervorgebracht. Dazu muss ich gedanklich die sie steuernden Prozesse aus dem chaotischen Gesamtzusammenhang der Natur erstmal herauslösen. Das kann man vielleicht was den chaotischen Gesamtzusammenhang angeht, kann man vielleicht an dem sogenannten Butterfly-Effekt demonstrieren. Man kennt das, der Flügelschlag eines Schmetterlings im Pazifik könnte möglicherweise in Europa einen Sturm auslösen. Dient den Hobby-Chaos-Theoretikern immer dazu zu veranschaulichen, wie unglaublich komplex der Gesamtzusammenhang der Natur ist. Ist aber ein unzureichendes, anschauliches Beispiel für das, was Sie meinen, denn da hat man ja gerade ein einzelnes ursächliches Ereignis angegeben, das dann eine bestimmte Wirkung am anderen Ende der Welt erzeugt. Und das widerspricht gerade der Aussage, dass das ja ein unglaublich komplexer Gesamtzusammenhang ist. Wenn die theoretische Spekulation gesetzmäßige Prozesse erschließt, die auf die Dinge wirken und bestimmte Erscheinungen hervorbringen, dann abstrahiert sie von der Einwirkung anderer Prozesse, postuliert also eine notwendige Wirkung für den Fall, dass andere im universalen Naturzusammenhang stets wirksame Prozesse ausgeschaltet sind. Das Experiment dient dann nicht nur der Überprüfung theoretischer Hypothesen, sondern stellt spezifische Randbedingungen her, isoliert die zu beobachtenden Erscheinungen aus dem chaotischen Gesamtzusammenhang der Natur so, dass ein partikularer Zusammenhang entsteht, in dem nur bestimmte Kräfte aufeinander wirken können, während andere ausgeschaltet werden. Dadurch erst wird die Reproduzierbarkeit der Phänomene hergestellt und diese Phänomene werden so erst als allgemein begrifflich bestimmte, identische Phänomene beobachtbar. Und beobachtbar dann nicht mehr in der Natur, sondern im Experiment. Und dazu jetzt das zweite Bulthaupt-Zitat von diesem Zitatezettel aus dem Aufsatz Arbeit und Wissenschaft. Voraussetzung der Reproduzierbarkeit der Gegenstände der Naturwissenschaften ist auf der Seite der Theorie das universal geltende identische Naturgesetz, restringiert durch identische Randbedingungen, und auf der Seite des praktischen Eingriffs in den Naturzusammenhang die identische Versuchsanordnung, die allein die Isomorphie, also die Gleichgestaltigkeit, der zu reproduzierenden Prozesse zu garantieren vermag. Dabei machen Randbedingungen und experimentelle Anordnungen den methodischen Teil der Untersuchung aus, die die Gesetzmäßigkeit des Substrats, des untersuchten Zusammenhangs der Naturkräfte, erst zutage bringt. Nur unter diesen Bedingungen ist die Rekonstruktion des den Erscheinungen zugrunde liegenden Prozesses aus einfachen Prinzipien möglich. Nur unter ihnen gibt es eine eindeutige Beziehung zwischen dem physikalischen Prozess und seiner Erscheinung. Und nur so wird aus der Beherrschung der Prinzipien die der Erscheinungen, die dann den menschlichen Interessen entsprechend einzurichten sind. Also das ist jetzt eine Darstellung dessen, worin naturwissenschaftliche Arbeit besteht. Das Resultat dieser naturwissenschaftlichen, zunächst mal theoretischen Arbeit, in der aber das Experiment, also die praktische Auseinandersetzung mit dem Material, eine entscheidende Rolle spielt. Das Resultat dieser theoretischen Naturwissenschaft sind allgemeine Naturgesetze. Oder anders ausgedrückt, es ist die Kenntnis, wie bestimmte Naturkräfte so wirken, dass bestimmte Erscheinungen hervorgebracht werden. Und zwar nicht bloß irgendwie hervorgebracht, sondern nach einer gesetzmäßigen Regel, nach strenger Allgemeinheit und Notwendigkeit. Sind diese Resultate theoretisch begriffen, dann werden tatsächlich Manipulationen der Gegenstände möglich, die so gestaltet werden, dass man systematisch Naturkräfte aufeinander und aufs Material wirken lässt, um mit Notwendigkeit bestimmte Wirkungen zu erzielen. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass man technologische Verfahren entwickelt, deren Resultat dann eine einsatzfähige Technik ist, eine bestimmte Maschine zum Beispiel. Jetzt greifen zwei Sachen zusammen. Es ist einerseits die geistige Arbeit der Naturwissenschaftler. Die beinhaltet ein gewisses virtuoses Moment handwerklicher Tätigkeit beim ersten Konstruieren der Versuchsanordnung. Also wir reden jetzt nicht von Experimenten für theoretische Aussagen, die seit Jahrhunderten bekannt sind, die dann im Schulunterricht sozusagen nachgestellt werden. Wir reden von Experimenten, die ein Forscher das erste Mal angestellt hat, um überhaupt das von ihm, den von ihm erschlossenen Naturzusammenhang nachweisbar reproduzieren zu können. Dazu muss er aus dem allgemeinen Zusammenhang isoliert werden, es müssen Randbedingungen hergestellt werden, unter denen diese Kräfte so und so aufeinander wirken. Das ist die Voraussetzung dafür, dass dann andere daherkommen und daraus mit bestimmten Werkstoffen, die vielleicht erst neu zu konstruieren sind, eine funktionierende Technik schaffen. Diese Technik ist aber erstmal nur ein Prototyp. Damit dieser Prototyp dann eingesetzt werden kann, muss er zur Serienreife gedeihen. Das unterstellt wieder, dass bestimmte andere Arbeiten in der Gesellschaft stattfinden müssen, die die Instrumente dafür liefern. Und es müssen bestimmte Arbeitskräfte, Modellbauer und sonstige Techniker daran arbeiten, dass diese neuen Gerätschaften einsatzfähig sind. Das verweist darauf, dass die geistige Arbeit der Naturwissenschaftler und die praktische Arbeit von Ingenieuren und Technikern ineinandergreifen muss, damit überhaupt irgendeine einzige Maschine entsteht. Insofern ist es auch eine ziemlich naive Fiktion, wenn man von dem einen genialen Erfinder immer ausgeht. Es hat solche Leute gegeben, wie Edison zum Beispiel, die tatsächlich eine ganze Menge Patente dadurch zustande gebracht haben, dass sie einfach in ihrer Werkstatt rumgemuggelt haben, allerdings mit etlichen Angestellten und, worauf es jetzt ankam, unter Zugriff auf die Resultate des gesamten Gattungsprozesses. So, das zeigt, damit das Kapital überhaupt auf die Resultate von Natur- und Ingenieurswissenschaften zugreifen kann, nämlich auf neue produktivkraftsteigernde Technik, ist ein ganzer gesellschaftlicher Zusammenhang kooperativer Arbeiten unterstellt. Diese gesellschaftliche Kooperation ist Voraussetzung der Arbeit der einzelnen Wissenschaftler. Und umgekehrt sollen ja gerade die Resultate dieser Forschung und Entwicklung dann dazu dienen, dass sie von der gesamten Gesellschaft genutzt werden können. Und jetzt besteht aber unter kapitalistischen Vorzeichen eine große Schranke für die Verallgemeinerung dieses Wissens und für die Verbreitung dieser Techniken. Das Einzelkapital ist daran interessiert, exklusiv über die neue Technik zu verfügen. Es geht gerade darum, gegenüber den Konkurrenten einen Vorteil, einen Vorsprung sich zu verschaffen. Wenn der Staat eine Grundlagenforschung eingerichtet hat, also theoretische Naturwissenschaften. Und wenn dann die technologische Forschung so weit ist, dass man im High-End-Bereich tatsächlich anwendungsbezogen an der Konstruktion neuartiger Maschinen arbeiten kann, an der Stelle wird es dann fürs Kapital interessant, diese Forschung zu betreiben. Aber wenn das Kapital diese Forschung betreibt, hat es kein Interesse daran, dass seine eigenen Resultate verallgemeinert werden. Also wie gelingt es, jetzt vom Standpunkt des Staates als Sachwalters der Produktionsweise überhaupt gedacht, wie gelingt es, den Forschungsprozess gesellschaftlich so zu organisieren, dass nicht bloß einzelne Kapitale Forschungen organisieren, die sie dann möglichst geheim halten oder deren Resultate sie geheim halten, damit sie exklusiv diese Resultate benutzen können. Wie gelingt es, die Resultate vieler gleichzeitig stattfindender Forschungsprozesse für die ganze Gesellschaft zur Verfügung zu stellen, sodass nicht nur einzelne Kapitale, sondern das Gesamtkapital der Nation davon profitieren kann. Habe ich vorhin schon angedeutet. Erster Schritt dazu ist, der Staat richtet eine allgemeine Publikationspflicht ein. Also wenn zunächst mal an den Universitäten oder an den staatlichen Forschungsinstitutionen, wenn dort Wissenschaftler was Neues rausbekommen haben, dann sind sie per Gesetz dazu verpflichtet, ihre Resultate zu veröffentlichen, in Fachzeitschriften, in Bulletins, im Internet. Das Ziel ist ganz klar, jeder soll in der Lage sein, dieses neu produzierte Wissen sich zunächst mal geistig anzueignen. Und jeder soll prinzipiell auch in die Lage versetzt werden, das praktisch für sich nutzbar zu machen. Aber praktisch nutzbar zu machen heißt ja gerade, für die Abnehmer dieser Resultate, für die kapitalistischen Produzenten, dass sie versuchen, gegenüber ihren Konkurrenten den Vorteil zu erlangen, einen Extraprofit zu machen. Also hat das Kapital kein Interesse daran, dass die Kenntnisse, die geschaffen worden sind, allgemeine Verbreitung finden. Also muss die allgemeine Publikationspflicht, die der Staat einrichtet, ergänzt werden durch das Patentrecht. Wenn man ein Patent anmeldet, ist auch das verbunden mit der allgemeinen Publikation. Man kann dann beim Patentamt sich die Auszüge zeigen lassen und jeder, der daran interessiert ist, kann sich selber diese neu erforschte Technik oder das neue Verfahren geistig aneignen. So, und gleichzeitig ist aber dieses neue Verfahren dann als geistiges Eigentum rechtlich geschützt. Und das heißt, andere Nutznießer dieser Technik müssen denjenigen, der die Lizenz für das Patent innehat, für den Gebrauch dieses Wissens entschädigen. Und die Patentgebühren oder die Lizenzgebühren, die da gezahlt werden, die sind nicht einfach nur der Ersatz für die Forschungsausgaben, die der Patentinhaber vorher hatte, sondern das Motiv, die neue Technik einzuführen, war ja gerade extra Profit zu machen. Und die Lizenzgebühren sind genau darauf berechnet, dass sie denjenigen, der jetzt auf die exklusive Verfügung über diese Resultate Verzicht tut, indem er das als Patent anmeldet, entschädigen sollen für den Verlust an Extraprofit, den er gemacht hätte, wenn er exklusiv über diese neue Technik verfügt hätte. Also der gibt seinen Vorteil an Extraprofit auf. Alle können jetzt diese Technik einsetzen, können mit derselben Produktivität dieselbe Sorte Ware herstellen wie er. Und für den Verlust wird er entschädigt, weil er den geistigen Besitztitel an dieser Technik hat. Die Patentgebühren kompensieren also den Verlust an potenziellem Extraprofit, den man gehabt hätte, wenn man diese Technik exklusiv eingesetzt hätte. Und dadurch ist gewissermaßen die Quadratur des Kreises gelungen, denn, das hatte ich ja dargestellt, das Interesse am Profit erweist sich als Schranke für die Verallgemeinerung der Technik. Und umgekehrt ist vom Standpunkt des Kapitals die Verallgemeinerung der Technik der Tod des eigenen Extraprofits. Also diese beiden Interessen, Profit machen oder Verallgemeinerung des Wissens, stehen im Widerstreit zueinander. Und das Patentrecht ist sozusagen der gordische Knoten, mit dem der Staat diesen Widerspruch zerschlägt und in eine Verlaufsform bringt, die das dann ermöglicht, dass egal wo in der Gesellschaft eine neue Forschung Resultate geliefert hat, dass diese Resultate allgemeine Verbreitung finden und dass seine gesamte Gesellschaft auf diese Resultate zugreifen kann, wenn sie den entsprechenden Preis dafür bezahlt, also die Entschädigung für denjenigen, der dieses Resultat hervorgebracht hat. Trotzdem bleibt eine wesentliche Schranke, die das Kapital davon abhält, einfach so munter drauf loszuforschen. Bei der Grundlagenforschung ist noch deutlich sichtbar, die theoretischen Einsichten der Naturwissenschaftler haben noch gar nicht die Stufe erreicht, dass daraus irgendwelche anwendbaren Resultate gemacht werden können. Diese Forschung kostet erstmal nur und bringt keinen ökonomischen Nutzen. Sie ist vielleicht die Grundlage für einen späteren ökonomischen Nutzen, aber sie bringt unmittelbar keinen. Also muss der Staat Grundlagenforschung einrichten. Das wird nie das Interesse des Kapitals sein, meinetwegen die höheren Ebenen der Stringtheorie selber zu organisieren. Wenn dann technologische Entwicklung stattfindet, dann besteht zumindest ja die Hoffnung, dass daraus irgendwann mal eine anwendbare und zur Serienreife gebrachte, produktivkraftsteigernde Technik zustande kommt. Erstens kann dann derjenige, der diese neue Technik baut, also der Maschinenbauer, durch den Verkauf dieser neuen Maschinen Profit machen. Zweitens wird derjenige, der diese produktivkraftsteigernde Maschine einsetzt, damit seine Produktionsstückkosten senken, also seinerseits mehr Profit aus dem Verkauf seiner Waren machen. Das sind dann die beiden Nutzer dieses einen Resultates. Aber ob die technologische Forschung das gewünschte Resultat erbringen wird, ist vorher nicht auszumachen. Wenn sie das Resultat bringt, ist noch lange nicht auszumachen, ob das dann auch rentabel angewandt werden kann. Es sind also lauter Schranken, wo zumindest immer ein berechtigter Zweifel beim Kapital besteht, ob sich die Investition in diese Forschung überhaupt lohnt. Und deshalb wird auch im technologischen Bereich, in den Ingenieurswissenschaften, ein sehr großer Teil der Forschung immer vom Staat gemacht werden müssen. Und das Kapital hat vor allem ein Interesse daran, auf die Forschungskollektive und Forschungsprojekte zuzugreifen, die in der Vergangenheit schon bewiesen haben, dass sie nah dran sind an der Anwendung. Und entweder kauft man denen dann einfach die Lizenzen ab, sodass man selber das als Patent anmelden kann und ausschlachten kann. Oder man kauft die Wissenschaftler von der Uni weg und stellt sie bei sich selber ein und macht eine eigene Forschungsabteilung auf. Auf jeden Fall versucht das Kapital sozusagen im High-End-Bereich dann selber die Forschung zu organisieren. So, jetzt bleibt noch eins zu ergänzen, nämlich ich habe jetzt dargestellt, inwiefern das Kapital auf die Resultate der Naturwissenschaften und Ingenieurswissenschaften zurückgreift. Es bleibt aber noch nachzuweisen, warum denn das Kapital und der Staat, da komme ich gleich noch zu, auch im Prinzip die einzigen sind, die die Resultate dieses Forschungsbetriebs wirklich nutzen. Beim Staat ist klar, erstens, fast alle modernen Techniken, die dann fertig sind, sind sogenannte Dual-Use-Techniken. Also fast alles, was für zivile Wirtschaftsprojekte genutzt werden kann, kann genauso gut auch militärisch genutzt werden. Das fängt an mit der Ammoniak-Synthese durch den Chemiker Fritz Haber, so um 1900 herum. Diese Ammoniak-Synthese hat einerseits die Produktion von modernem Kunstdünger ermöglicht, das hat dann die Landwirtschaft vorangebracht. Andererseits ist damit dann auch das Giftgas produziert worden, das im Ersten Weltkrieg auf den Schlachtfeldern eingesetzt wurde. Also klassischer Fall von Dual Use. Und eigentlich gilt für fast alle modernen Techniken, dass sie immer diesen doppelten Nutzen haben. IT-Technik und IT-Sicherheit natürlich für den Staat interessant. Verkehrssicherheit bei den Exzellenzinitiativen zum Beispiel. Da gibt es dann so Studien, die gefördert werden über Flugsicherheit. Das ist natürlich militärisch interessant. Also es wird schwer sein, da überhaupt eine Abgrenzung zu machen. Ich finde es zwar löblich, dass man sich unter dem Titel der Zivilklauseln darum bemüht, die militärische Forschung aus den Universitäten rauszuhalten. Aber bei näherem Hinsehen wird man feststellen, da braucht man dem Forschungsprojekt nur einen zivilen Titel zu geben. Und es fällt nicht mehr unter diese Verbotsklausel. Und die Resultate, die da zustande gebracht werden, sind trotzdem militärisch nutzbar. Das hat also mehr einen moralischen Effekt, würde ich sagen. So, also der Staat greift auf sämtliche dieser Forschungsresultate natürlich selber auch zu, aus eigenem Interesse. Der muss eine gesellschaftliche Infrastruktur einrichten, für die er auch so tendenziell auf das ganze technische Know-how zugreifen muss, das es gibt. Er muss natürlich sein eigenes Militär so rüsten, dass es möglichst dem Militär anderer Staaten überlegen ist, wenigstens qualitativ. Und nicht zuletzt muss er gegenüber seinen eigenen Bürgern auch als Überwachungsstaat gut aufgestellt sein. Er hat natürlich noch eine Menge mehr Zwecke, aber die habe ich sozusagen erstmal alle unter dem Titel Infrastruktur zusammengefasst. Also medizinische Forschung, Einrichtung, Gesundheitswesen und so weiter kann man ja alles als Infrastruktur der Gesellschaft fassen. Und daran ist der Staat interessiert. Also warum nutzen exklusiv Kapital und Staat die Resultate der Wissenschaft und nicht die Bürger? Warum kommen sie denen nicht zugute? Geistig kann sich jeder die neuen Erkenntnisse und Verfahren aneignen. Praktisch anwendbar werden die Resultate der technologischen Entwicklung aber nur, wenn jemand das nötige Kapital aufbringen kann, um die neue Technik zur Serienreife zu bringen. Er kann sie dann massenhaft reproduzieren und verkaufen, also profitabel verwerten, und ist damit selber Kapitalist geworden. Andere nutzen dann diese Technik, kaufen also die Produktivkraft steigernden Maschinen, setzen sie ein, um ihrerseits die Produktionsstückkosten ihrer Ware zu senken, sind auch Kapitalisten. Der Staat greift darauf zu, haben wir gesehen. Und daneben gibt es vielleicht noch zwei andere große Organisationen, die zumindest die nötigen finanziellen Mittel haben, um auf sämtliche Resultate sämtlicher Wissenschaften zuzugreifen. Das sind die Kirchen und die Gewerkschaften. Die Gewerkschaften verfügen über freiwillige Abschläge von den Löhnen ihrer Mitglieder, haben also durchaus größere Ressourcen zur Verfügung. Die Kirchen verfügen über unfreiwillige Abschläge von den Löhnen ihrer Mitglieder. Und beide legen ihr Vermögen dann selbst auch nochmal in Grundbesitz an oder in Banken und Finanzinstituten. Also sie beziehen ihre Einkünfte letzten Endes aus so ziemlich allen Quellen kapitalistischer Profitproduktion. Aber sie haben halt einen bestimmten gesellschaftspolitischen Auftrag. Und die Kirchen haben ihre eigene pseudowissenschaftliche Abteilung, die sie finanzieren und ausstatten, die Theologie. Die Gewerkschaften haben naturgemäß ein Interesse daran, sozialpolitische Fragestellungen geklärt zu bekommen. Die fördern also den sozial- und geisteswissenschaftlichen Betrieb. Es gibt in den Gewerkschaften immer auch wieder die Diskussion, ob man nicht selber Unternehmen gründen soll, vielleicht auf genossenschaftlicher Basis. Und dann könnte man doch auch selber als Herr der Produktion einsteigen und mitmischen. Das wird immer noch von der Mehrheit der Gewerkschaftsmitglieder abgelehnt, sodass es also ein politischer Beschluss ist, auf dem Feld nicht tätig zu werden. Also man sieht, die nutzen in der Regel nicht die Resultate von Naturwissenschaft und Ingenieurswissenschaft. Jetzt könnten theoretisch Privatleute natürlich auch einsteigen in die produktive Nutzung der Forschungsergebnisse. Dann werden sie eben, wie gezeigt, erstens selber zu Kapitalisten. Um das tun zu können, erfordert das aber erhebliches Vermögen und, wenn das nicht vorhanden ist, dann Kreditmittel durch Banken. Und Voraussetzung des Kredits ist in der Regel wieder, dass man gehörige geldwerte Sicherheiten anzubieten hat, also auch wieder Vermögen. Und zweitens bereits vorhandene Erfahrungen oder sogenannte Expertise im Bereich des ökonomischen Feldes, auf dem man sich engagieren möchte. Und da beißt sich die Katze in den Schwanz. Über diese Expertise verfügen in der Regel nur die Unternehmen, die es schon gibt. Das ist einer der Gründe dafür, warum etliche Erfinder und Entwickler, meinetwegen Universitätsangestellte, dann nicht selber als Patentinhaber auftreten, weil sie gar nicht über die ganze Bandbreite verfügen, um diese patentierte Technik am Markt unterzubringen, sondern die verkaufen einfach ihre Lizenzen dann an schon bestehende Unternehmen und schließen mit denen besondere Verträge, wie sich dann die Lizenzgebühren teilen. Generell wächst mit dem Fortschritt der kapitalistischen Akkumulation das notwendige Kapitalminimum, mit dem man in einer bestimmten Branche überhaupt konkurrenzfähig einsteigen kann. Also ich habe neulich mal eine Zahl gelesen, wenn man auf dem Rentabilitätsniveau von Volkswagen einsteigen möchte in der Automobilproduktion, dann braucht man, um eine einzige Fabrik hinzustellen, die mithalten kann, 1 Milliarde Euro. Und da hat man noch nicht das weltweite Vertriebsnetz und man kann in dieser einen Fabrik dann auch nur eine sehr beschränkte Palette von Modellen herstellen. Aber die 1 Milliarde braucht es dann schon, um eine funktionsfähige Fabrik hinzustellen. Darunter geht es nicht. Eine einzige Ausnahme ist mir noch eingefallen. Es gibt natürlich noch Privatleute, die von dem Vermögen ihres Betriebs oder ihrer Vorväter leben, wie zum Beispiel Herr Remzma, der Zigarettenkonzernerbe, der in Hamburg sitzt, der mal entführt worden ist vor 10 oder 15 Jahren. Und der ist halt so eine Art Adorno-Schüler, hat also zumindest viel von dem gelernt und finanziert halt in Hamburg das Institut für Sozialforschung. Der ist halt als Mäzen tätig. Aber die Voraussetzung dafür ist der Verkauf von vielen, vielen, vielen Zigaretten. So, damit komme ich zu meinem Fazit. Eine nicht-kapitalistische Nutzung der Resultate der Naturwissenschaften und der Technologie ist fast vollständig ausgeschlossen. Insofern der Staat auf die Resultate des von ihm administrierten und alimentierten Betriebs selbst zugreift, tut er es als ideeller Gesamtkapitalist, dessen primärer Zweck die Förderung des nationalen Kapitalreichtums ist und der die dafür nötigen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, inklusive Recht und Gewalt gegen seine Bürger, einrichten muss. Oder er tut es als imperialistisches Subjekt, das seine Macht nach außen gegen andere Staaten entfalten will. Selbst die gesellschaftlichen Großorganisationen, denen genügend Finanzmittel zur Verfügung stehen, um neben Kapital und Staat mit als Finanzier und Nutznießer wissenschaftlicher Forschung auftreten zu können, verdanken ihre Einkünfte der Integration in den Kapitalkreislauf. Gewerkschaften finanzieren sich aus freiwilligen Abschlägen auf die Löhne ihrer Mitglieder, die anerkannten Kirchen aus unfreiwilligen in Form der Kirchensteuer. Ein ideologisches Resultat ist gewissermaßen zwangsläufig. Es gibt die Ideologie der Wertfreiheit der Wissenschaft. Und ich will zeigen, dass die ja, mit einer gewissen Zwangsläufigkeit sich einstellt. Wie gezeigt, wird der Wissenschaftsbetrieb erstmal getrennt vom Produktionsprozess des Kapitals organisiert. Der Staat alimentiert den Forschungsbetrieb, er alimentiert die Wissenschaftler, er hat Institutionen geschaffen wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die dann Gelder zur Verfügung stellen zur Finanzierung von Forschungsprojekten. Das alles unter dem rechtlichen Schutz der Freiheit der Wissenschaft, die die Arbeit der Wissenschaftler davor schützt, dass die Interessen der Finanziers der Forschung oder die Interessen irgendwelcher dritter Instanzen sich einmischen in die laufende Forschungsarbeit. Er gewährleistet also den Wissenschaftlern, dass sie frei von ökonomischem Druck forschen können, damit sie Resultate hervorbringen, die dann ökonomisch verwertbar sind für andere. Weil die Wissenschaftler institutionell getrennt sind von der ökonomischen Konkurrenz, ist es ein leichtes, sich selbst als Wissenschaftler einzubilden, dass man die eigene Forschung zum Wohle der Menschheit betreibt und dass das überhaupt nichts damit zu tun hat, wie die Resultate dann später ökonomisch oder politisch genutzt werden. Das geht den Wissenschaftler erstmal als Wissenschaftler nichts an. Natürlich kann man immer zeigen, dass, wie ich das gemacht habe, sowohl die Voraussetzungen der Tätigkeit dieses Wissenschaftlers schon eine bestimmte ökonomische Gesellschaftsordnung unterstellen. Zweitens, dass natürlich dessen Resultate ökonomischen Zwecken dienen. Aber der einzelne Wissenschaftler, der kann sich immer so dazu stellen, dass ihn die ökonomischen Zwecke nichts angehen, dass sein Zweck die Erforschung des Gegenstandes ist. Und dann konzentriert er sich bei der Erforschung des Gegenstandes nur noch auf das für ihn vorgegebene Verhältnis von Zweck und Mitteln. Ich will was erkennen, ich muss dafür meine Materialien so und so organisieren und meinen Forschungsprozess so und so gestalten. Und wenn man sich diese Scheuklappen aufsetzt, dann kann man sich sozusagen gemütlich in den Elfenbeinturm zurückziehen und sich für moralisch unglaublich integer halten. Ein krasses Beispiel dafür ist der gute Herr Oppenheimer. Der hat das Manhattan-Projekt, also den Bau der Atombombe, geleitet in der Wüste von Nevada in den späten 40er Jahren. Der dachte am Anfang noch, es reicht, wenn die Amerikaner der Welt vorführen können, dass sie die Atombombe zünden und dass dann der Zweite Weltkrieg zu Ende ist. Dann haben die Militärstrategen entschieden, dass sie die Bombe doch lieber auf die Japse schmeißen. Und Herr Oppenheimer war erschrocken, dass das gemacht worden war. Und er hat dann jahrelang immer wieder Interviews gegeben, in denen er quasi ja fast schon selbstmitleidig sich dafür bejammert hat, dass er so gutgläubig war, diese Bombe mitzuentwickeln, wenn sowas Schlimmes mit ihr angestellt wird. Wahrscheinlich hat er es sogar ehrlich gemeint, aber dann muss man ihm sagen, dann war das zumindest naiv, sich unter diesen Voraussetzungen diesem Forschungsprojekt zu widmen. Und er hätte gut daran getan, sich vorher zu überlegen, in welcher weltpolitischen Konstellation er sich genau diesem Gegenstand widmet. Und das gilt im Prinzip, würde ich sagen, für jeden einzelnen Wissenschaftler. Er oder sie sollten sich klar machen, was mit ihren Resultaten angestellt wird. Max Weber, einer der Klassiker der Soziologie, hat diese Trennung von Wissenschaft als Beruf und Politik als Beruf sogar zu einem regelrechten Ethos verklärt. Der hat zwei Aufsätze geschrieben, eben mit diesen Titeln. Einmal ein Aufsatz Wissenschaft als Beruf und dann ein Aufsatz Politik als Beruf. Beide hat er im Winter 1918-19 gehalten, also zu der Zeit, als in Deutschland gerade die Revolution stattfand. Und da hat er den jungen Akademikern, den angehenden Wissenschaftlern, quasi ins Stammbuch schreiben wollen, dass sie, wenn sie Wissenschaft treiben, sich auf die Wissenschaft konzentrieren sollen. Und wenn sie sich für politische Zusammenhänge interessieren, dann sollen sie das als Staatsbürger oder als Privatleute tun, aber beides sollen sie gefälligst nicht miteinander vermischen. Ich meine, dass das Verhältnis rational dargestellt wird in einem kleinen polemischen Satz von Marx, den habe ich auf dem Zitatezettel noch hinten dran. Das ist aus den Theorien über den Mehrwert. Da heißt es, einen Menschen aber, der die Wissenschaft einem nicht aus ihr selbst, wie irrtümlich sie immer sein mag, sondern von außen, ihr fremden, äußerlichen Interessen entlehnten Standpunkt zu akkommodieren sucht, nenne ich gemein. Also gemein im Sinne von schäbig. Das ist eigentlich der rationale Gehalt dessen, was der Weber da in seinen Aufsätzen verhandelt. Nämlich eigentlich nur das. Die wissenschaftliche Erklärung eines Gegenstandes hat die Sache selbst zu erfassen und nicht irgendeinen vorher fixierten Auftrag zu erfüllen. Deshalb ist auch die Marx'sche Theorie nicht deshalb eine Kritik der kapitalistischen Produktionsweise, weil der mit einem vorgefertigten kritischen Standpunkt an die Sache herangetreten wäre, sondern die Kritik ist Resultat der Darstellung des Gegenstandes. Auf diese Weise wird wissenschaftlich gearbeitet. Das heißt dann aber natürlich umgekehrt nicht, dass nicht die Auswahl dessen, was es zu erforschen gilt, oder die gesellschaftlichen Zwecke, für die mithilfe der Wissenschaft neue Mittel gefunden werden sollen und die praktische Verwendung der einmal gefundenen Resultate nicht politisch und ökonomisch bestimmt wären. Das sind sie allemal. Aber die Tätigkeit der Wissenschaftler selber, die hat tatsächlich unabhängig von diesen Interessen sich auf die Erklärung des Gegenstandes zu beschränken. Wenn sie das tut und gleichzeitig aber die Reflexion auf die gesellschaftlichen Zwecke und Interessen beinhaltet, dann ist das ein selbstbewusster Umgang mit der Wissenschaft und mit ihrer Stellung innerhalb der Gesellschaft, in der man lebt. Also man sollte das nicht trennen, nicht komplett gegeneinander isolieren, so wie der Weber das vorschlägt, sondern man soll das schon im Kopf haben, bei dem, was man schreibt, was man forscht und was man dann an den Resultaten der Öffentlichkeit präsentiert. Allerdings zeigt sich jetzt, dass die Kehrseite der Freiheit der Wissenschaft schon darin besteht, dass die Wissenschaftler selber natürlich für die politischen und ökonomischen Verwendungen ihrer Resultate nicht zuständig sind. Wenn Naturwissenschaftler und Ingenieure sich zu der gesellschaftlichen Verwendung ihrer Resultate äußern, dann tun sie das nicht mehr als Naturwissenschaftler und Ingenieure. Und sie werden dann rechtlich wie normale Staatsbürger behandelt, die einfach von der Freiheit der Meinungsäußerung Gebrauch machen. Die Freiheit der Meinungsäußerung, die besteht erstmal grundsätzlich darin, dass die eigenen Urteile, selbst wenn sie wissenschaftlich begründet sind, als bloße Meinungen artikuliert werden. Die relativieren sich dann zunächst mal an anderen abweichenden Meinungen und sie relativieren sich, und das ist entscheidend, in zweiter Linie an den Politikern, die mit Richtlinienkompetenz ausgestattet sind, wie das so schön heißt. Also jeder Staatsbürger darf sein handfestes Interesse, das er noch so gut auch wissenschaftlich begründen mag, vorbringen als bloße Meinung. Wenn er Verzicht darauf tut, auf unmittelbare Durchsetzung seines Interesses zu drängen, wenn er das als Meinung, als Bittgesuch an die Politik richtet, dann ist ihm alle Freiheit gelassen, das zu tun. Und die Politiker nehmen sich dann dieser Meinungen an und erwägen sie und beurteilen sie und entscheiden dann eben, was im Sinne der Staatsräson sinnvoll und richtig ist. Und genau auf diese Rolle werden die Wissenschaftler reduziert, wenn sie in der Öffentlichkeit zu der Verwendung ihrer Resultate Stellung nehmen. Ich habe auf diesem zweiten Zitatezettel dann noch die entsprechenden Rechtsbestimmungen mitgeliefert, die man dann nachlesen kann, wo das sehr zugespitzt zum Ausdruck kommt. Ich will vielleicht nur noch hinweisen auf dieses eine Zitat ganz zum Schluss, nämlich das KPD-Verbotsurteil von 1956. Das habe ich jetzt hier auf meinem Zettel nicht. Vielleicht kann das einer von euch kurz vorlesen. Das unsere? Ja. Den Urteilsspruch. Die eindeutig bestimmbare Grenze zwischen wissenschaftlicher Theorie, die durch Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz geschützt ist, und politischen Zielen einer Partei, die der Beurteilung nach Artikel 21 Absatz 2 Grundgesetz unterliegen, ist dort, wo die betrachteten gewonnenen Erkenntnisse von einer politischen Partei in ihren Willen aufgenommen und zu Bestimmungsgründen ihres politischen Handelns gemacht werden. Nee, das nicht mehr. Also die Formulierung ist wichtig. Es wird eine Grenze gezogen zwischen den betrachtend gewonnenen Erkenntnissen im Wissenschaftsbetrieb und dem politischen Handeln und dessen Bestimmungsgründen. Und auffällig ist an diesem Zitat, dass das Bundesverfassungsgericht sogar noch zubilligt, dass es sich bei diesen Kommunisten um Leute handelt, die ihre politischen Zwecke mit Erkenntnissen begründen. Also das Verfassungsgericht selber billigt dem den Rang von Erkenntnissen zu, sagt aber, ja, diese Erkenntnisse sind betrachtend gewonnen, also bloß kontemplativ. Und sobald jemand versucht, aus diesen Erkenntnissen praktische Konsequenzen zu ziehen, sobald er versucht, sich mit anderen zu organisieren und dann wirkmächtig darauf zu drängen, dass den theoretischen Worten auch bestimmte Taten folgen sollen. Sobald das geschieht, zieht das Verfassungsgericht eine eindeutige Grenze und sagt, das ist nicht erlaubt. Das heißt jetzt aber im Umkehrschluss, nur diejenigen Parteien sind legitim, die Verzicht darauf tun, ihr politisches Handeln mit Erkenntnissen zu begründen. Also all die Parteien sind erlaubt, die das, was sie treiben, sowieso nur für eine Meinung unter anderen halten, die man haben kann oder nicht, und die setzt sich dann halt im freien Diskurs der Meinungen irgendwie durch. Oder auch nicht. Das bringt nochmal sehr genau auf den Punkt, was dann die Lehrfreiheit eigentlich heißt, und das hätte dann die Sozialwissenschaften vor allem betroffen. Im Wissenschaftsbetrieb darf ich alles Mögliche lehren. Sogar Marxisten sind da immer noch erlaubt. Kein Problem. Erstens sorgt sowieso der Pluralismus, der durchgesetzt ist in den Sozialwissenschaften, dafür, dass sich deren wissenschaftlicher Standpunkt auch nur als eine Meinung unter anderen darstellt. Die ist dann unverbindlich, also gleichgültig wie alle anderen. Gleichgültigkeit. Und zweitens, wenn sie dann doch renitent werden und sich außerhalb des Wissenschaftsbetriebes organisieren, dann greift genau diese Bestimmung. Dann wird gesagt, die Befugnis zur Lehre, die habt ihr im Wissenschaftsbetrieb. Ihr dürft das auch öffentlich äußern, als Meinung. Aber Konsequenzen darf es nicht haben. Damit bin ich durch. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.